Erster, ich habe schon einmal geschrieben, Theophilus. Ich habe über Jesus geschrieben. Ich habe alles aufgeschrieben, was Jesus gemacht und gesagt hat. Zweiter, ich habe bis zu dem Tag geschrieben, als Jesus in den Himmel ging. Vorher hat Jesus den Aposteln gesagt, was sie tun sollen. Der Heilige Geist hat ihm geholfen. Dritter, Jesus hat ihnen gezeigt, dass er lebt. Er war 40 Tage bei ihnen. Er hat mit ihnen über Gottes Reich gesprochen. Vierter, Jesus war mit ihnen zusammen. Er sagte, sie sollen in Jerusalem bleiben. Sie sollen auf das warten, was der Vater versprochen hat. Jesus hat ihnen davon erzählt. Fünfter, Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft. Das passiert bald. Sechster, die Freunde fragten Jesus, Herr, machst du jetzt Israel wieder stark? Siebter, Jesus sagte, es ist nicht wichtig für euch, die Zeit zu kennen. Gott bestimmt die Zeit. Achter, aber der Heilige Geist wird euch Kraft geben. Dann könnt ihr von mir erzählen. Ihr sollt in Jerusalem, Judäa, Samaria und überall auf der Welt von mir erzählen. Neunter, Jesus sagte das. Dann ging er in den Himmel. Die Freunde sahen es. Eine Wolke nahm ihn weg. Zehnter, die Freunde sahen zum Himmel. Da standen zwei Männer in weißen Kleidern. Elfter, die Männer sagten, ihr Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und seht zum Himmel? Jesus ist in den Himmel gegangen. Aber er kommt wieder. Er kommt so zurück, wie ihr ihn habt gehen sehen. Zwölfter, dann gingen die Freunde zurück nach Jerusalem. Sie kamen vom Ölberg. Der Ölberg ist nicht weit von Jerusalem. Dreizehnter, sie gingen in ein Zimmer oben im Haus. Dort waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Simon und Judas, der Sohn von Jakobus. Vierzehnter, alle waren zusammen und haben gebetet. Auch die Frauen, Maria, die Mutter von Jesus, und die Brüder von Jesus waren dabei. Fünfzehnter, einige Tage später stand Petrus auf. Er sprach zu den Freunden. Es waren etwa 120 Leute da. Sechzehnter, Petrus sagte, Brüder, was in der Bibel steht, muss passieren. Der Heilige Geist hat durch David über Judas gesprochen. Judas hat Jesus verraten. 17. Judas war einer von uns. Er hat bei unserer Arbeit mitgemacht. 18. Judas hat Geld für seine schlechte Tat bekommen. Er hat sich damit ein Feld gekauft. Dann ist er hingefallen und gestorben. Sein Bauch ist aufgeplatzt. 19. Alle in Jerusalem wissen das. Sie nennen das Feld Akeldama. Das bedeutet Blutacker. 20. In der Bibel steht, sein Haus soll leer sein. Niemand soll darin wohnen. Und jemand anderes soll seine Arbeit machen. 21. Wir brauchen einen neuen Mann. Er muss die ganze Zeit bei uns gewesen sein. Er muss dabei gewesen sein, als Jesus bei uns war. 22. Er muss dabei gewesen sein, als Johannes Jesus taufte. Er muss dabei gewesen sein, als Jesus in den Himmel ging. Er muss mit uns erzählen, dass Jesus auferstanden ist. 23. Sie suchten zwei Männer aus, Josef, der auch Barsabbas genannt wurde, und Matthias. 24. Dann beteten sie, Herr, du kennst alle Herzen. Zeig uns, welchen von beiden du ausgewählt hast. 25. Er soll die Arbeit von Judas machen. Judas ist weggegangen, um an einen anderen Ort zu gehen. 26. Sie warfen Lose. Das Los fiel auf Matthias. So wurde Matthias der 12. Apostel.